Jetzt geht die Sonne auf, also denk daran, da wo es sunny ist, sieht man sich am besten warm an. Ob ihr's glaubt oder nicht, an mir ist alles echt. Komm mir nicht so nah, denn sonst geht's dir schlecht. Sunny, sunny, come on, honey. Mit am Hut, komm und probier mich, verlier nicht den.